Meine Damen und Herren, hören Sie heute Der Dritte im Bunde von Eileen Burke und Leone Stewart. Die Regie hat Hartmut Kirste. Immobilienbüro, Haywood? Hallo, James, ich bin's. David, was gibt's? Na, ich wollte nur mal ein bisschen mit dir plaudern, alter Junge. Wie geht das Geschäft? Ach, ruhig, um es vornehm auszudrücken. Ich habe seit Wochen kein Haus mehr verkauft. Oh. Wahrscheinlich ist das Nest hier zu verschlafen für die Leute. Aber das macht es doch gerade so reizvoll. Ha? Ich mag Seacliff. Warum bloß? Mein Lieblingsort. Ein herrliches Fleckchen an der Südostküste, ideal für Pensionäre und Ruhe. Siehst du deine eigenen Anzeigen nicht? Übrigens, was ich dich fragen wollte, könnte ich für ein paar Tage zu euch kommen? Was, schon wieder? Morgen, wenn es euch ist. Morgen? Etwas kurzfristig, ich weiß. Aber die Sache ist die, ich habe einen kleinen Unfall gehabt. Bin gestern auf dem Glatteis ausgerutscht und jetzt habe ich den armen Gips-Handgelenk ausgerenkt. Wohl nicht ganz nüchtern gewesen, was? Na jedenfalls, mit meiner Arbeit ist erstmal Schluss. Ich kann nicht mehr zeichnen. Also, wie ist es? Ich weiß nicht so recht, du, ich... Du, James, ich fülle dir auch deinen Weinkeller wieder auf. Es ist nicht meinetwegen, David, aber ich hätte ja nichts dagegen, aber... Verstehe, es ist wegen Maureen. Sei mir nicht böse. Ach, wo werd ich denn, alter Junge? Wir kennen uns doch wohl lange genug, um auch mal ein offenes Wort zu vertragen. Weißt du, zwischen uns läuft's im Moment nicht so gut. Hast du wahrscheinlich gemerkt, wie du das letzte Mal hier gewesen bist. Ich werd euch ein neues Teeservice bestellen, damit euch die Wurfgeschosse nicht... Es ist nicht Maureens Schuld. Sondern? Ich bin nicht sehr umgänglich im Augenblick. Dann gebe ich ja gerade recht. Ich könnte euch beide ein bisschen aufmuntern. Wart lieber noch eine Weile, David, ja? Komm im Frühjahr, dann bist du uns willkommen. Aber ich brauche jetzt eine Ruhepause. Nur für ein paar Tage. Die Atmosphäre ist zu gespannt im Moment. Und man kann nicht einen guten Gastgeber spielen, wenn da noch ein Dritter im Haus ist und unsere ständigen Streitereien mit anhören muss, ja? Du, das kann für alle nur peinlich werden. Aber für mich doch nicht, alter Junge. Mein Ex-Eheweib und ich, wir haben uns schließlich 5 Jahre lang in den Haaren gelegen. Mich kann so leicht nichts mehr erschüttern. Es ist wirklich keine gute Zeit für einen Besuch. Eigentlich schade, dass wir Maureen einen Keil zwischen uns treiben lassen. Aber das tut sie doch nicht. Nein? Sie war nie so recht glücklich über unsere Freundschaft. Gerade deshalb wäre es besser, wenn du eine Weile nicht kämst, ja? Ich glaube, Maureen ahnt etwas. Ahnt was? Ja, dass da was ist in unserer gemeinsamen Vergangenheit. Dass wir beide was auf dem Kopf haben. Ja, ja. Moment. Guten Tag. Guten Morgen. Warten Sie einen Augenblick. Ja. Du. Ich muss jetzt Schluss machen. Gerade ist jemand gekommen. Ach so. Red nochmal mit Maureen und ruf mich heute Abend an, ja? Wenn du sie rumkriegst, kann ich morgen früh den 10.15 Uhr nehmen. Und wenn du Mittagessen... Ja, ich kann aber nichts versprechen. Also bis heute Abend, James. Mr. Sir? Was kann ich für Sie tun? Was? Da will uns schon wieder auf die Bude rücken? Er braucht Luftveränderung. Bitte gib mir das Salz. Ewig sollen wir den durchfüttern. Er hat doch versprochen, unseren Weinkeller wieder aufzufüllen. Wie großzügig. Er fühlt sich einsam. Und er hat sich das Handgelenk verstaucht. Warum hängt er sich nicht einer seiner zahlreichen Freundinnen an den Hals? Ich wüsste nicht, dass er welche hätte. Wirklich, Mo, müssen wir uns ständig streiten? Können wir nicht wenigstens während der Mahlzeiten Waffenstillstand schließen? Dieser Mann, der Ärger ist nicht gut für die Verdauung. Bei mir ist da keine Gefahr. Ich esse heute nichts. Machst du eine Schlankheitskur? Ich habe keinen Hunger. Der Auftritt bei der Bank heute Morgen ist mir gründlich auf den Magen geschlagen. Wieso? Sie wollten mir keinen Scheck einlösen. Aber dafür sind Sie doch da, um Schecks einzulösen. Schecks anderer Leute vielleicht, aber nicht unsere. Was hast du denn gemacht? Gemacht? Ich? Du hast das Laienspiel ja nicht mitgekriegt. Diese eingebildete kleine Pute da hinter der Scheibe hat mir eröffnet, dass wir überzogen hätten. Und dass Mr. Ash bis auf weiteres Barauszahlungen untersagt habe. Gott, war mir das peinlich. Ich werde mal mit Ash sprechen. Was soll denn das nützen? Sowas wird nicht wieder passieren. Da Darauf kannst du dich verlassen. Mich bringt jedenfalls niemand mehr in die Bank. Wenn du also was zu essen haben willst, dann sorg dafür, dass Geld reinkommt. Ich gebe ja zu, dass wir überzogen haben, aber die haben doch unser Haus hier als Sicherheit. Und außerdem, im Sommer geht das Geschäft bestimmt wieder besser. Im Moment sind wir in der Flaute, das ist alles. Du warst doch auch dafür, dass wir uns selbstständig machen und hier rausziehen. Das war vor 2 Jahren. Da wussten wir noch nicht, dass in der neuen Siedlung noch ein Maklerbüro aufmachen würde. Mo, heute Morgen war ein Kunde bei mir. Hat sich für das Cottage in der Grange Lane interessiert. Ich bin mit ihm rübergefahren und er hat sich das ziemlich gründlich angesehen. Vielleicht kommen wir ins Geschäft, wenn ich den Preis noch etwas drücken kann. Das glaube ich erst dann, wenn es soweit ist. Ich bin die ewigen Fantastereien jetzt leid. Ach, und übrigens, da wir gerade beim Thema sind. Die Stromrechnung ist gekommen und die Prämie für die Versicherung ist fällig. Ich weiß. Wenn du fertig bist, kann ich ja vielleicht abräumen, ja? Ja, bitte. Und was ist nun mit David? Was soll mit ihm sein? Er will, dass ich ihn heute Abend anrufe und ihm sage, ob er kommen kann oder nicht. Gib mir doch mal die Schüssel rüber. Ja. Ich verstehe nicht, warum du ihn nicht magst. Wirklich nicht. Er ist ein guter Kumpel und hat Sinn für Humor. Du bist jetzt fertig mit deinem Kaffee? Ja, gib's doch zu. Er bringt dich zum Lachen mit seinen Witzen. Ich habe euch jedenfalls schon oft zusammen lachen hören, wenn ich abends nach Hause gekommen bin. Er benutzt uns nur als Absteige. Und wenn ihr beide zusammen seid, benehmt ihr euch wie kleine Jungs im Internat. Ja, das waren wir ja auch. Aber es ist doch schon ewig her. So ewig auch wieder nicht. 15 Jahre. Er war der beste Freund, den ich hatte. Ohne ihn hätte ich es dort überhaupt nicht geschafft. Oft denke ich gleich, werden die beiden kurze Hosen anziehen und im Garten mit dem Ball rumkicken. Lansdale haben wir Rugby gespielt. Ihr seid beide Jungen, die nie erwachsen werden wollen. Unreif und ohne Verantwortungsgefühl. Und dir macht es Spaß, Tiefschläge auszuteilen. Ich wasche jetzt das Geschirr ab. Ich werde ihm dann wohl besser absagen, ne? Oder was meinst du? Mach mir die Tür auf, bevor ich das Tablett fallen lasse. Ja. Maureen, was soll ich ihm sagen? Ach, sag mir doch, was du willst. Aber wenn wir ihn nicht einladen, wirst du ja wieder ungenießbar sein. Dann kann er also kommen. Nur für ein paar Tage. Das werde ich ihm klipp und klar sagen. Höchstens für eine Woche. Vom Zug abholen werde ich ihn jedenfalls nicht. Ich brauche da gar nicht erst zu rechnen. Nein, nein, das mache ich schon. Ich rufe ihn gleich an. Für den Fall, dass er heute Abend noch weggeht. James! Wo ist er? Wo ist Crump? Ist er runtergestürzt? Ich kann nicht sehen. Es ist so dunkel. Mach die Lampe an. Mach Licht. Ich will... Mach das Licht an. Ich muss... Jetzt nimm dich aber zusammen. Du hast schon wieder einen Albtraum gehabt. Es geht jetzt jede Nacht so. Ich halte das nicht mehr aus. Ich bin für getrennte Schlafzimmer. Das sind die Möwen. Die müssen mich erschreckt haben. Du hast die ganze Nachbarschaft aufgeschreckt mit deinem Geschrei. Mach das Fenster zu. Wir können doch nicht ohne frische Luft schlafen. Mach das Fenster zu. Ich kann dieses Möwengeschrei nicht aushalten. Die ganze Nacht. Das macht es auch nicht viel besser. Du solltest mal zum Arzt gehen und dir was verschreiben lassen für deine Nerven. Was habe ich denn gesagt? Ladungszeug. Sich angehört wie Dump oder Crump oder so. Crump? Bist du sicher? Ja, wo ist er? Wo ist Crump? Ist er runtergestürzt? Bitte, gib mir ein Glas Wasser. Mach es ja noch selbst. Vielleicht bleibe ich noch ein bisschen unten und Lies ein wenig. Ach, mach doch, was du willst. Geht ihr beiden heute Abend noch weg? Ich glaube nicht. Das Wetter ist mies. Und David scheint müde zu sein. Heute Nachmittag ist er bei mir im Büro eingeschlafen. Nur gut, dass niemand gekommen ist. Also wieder ein verlorener Tag. Wieso? Mit diesem Cottage klappt es bestimmt. Und wo kriegen wir inzwischen Geld her? Wir stecken bis zum Hals in Schulden und du willst es nicht wahrhaben. Ich tue, was ich kann, Maureen. Aber nicht genug. Was ist mit David? Was? Wieso? Na, würde er vielleicht was springen lassen? Was? Er nützt unsere Gastfreundschaft ganz schön aus. Von David möchte ich mir nicht gern was leihen. Von wem denn sonst? Mit Freunden soll man keine Geschäfte machen. Freunde sollen einander helfen. Frag ihn wenig. Ein paar hundert Pfund würden unsere Probleme nicht lösen. An ein paar hundert habe ich auch nicht gedacht. Mach ihn doch zum stillen Teilhaber. An einem Immobilienbüro in einer Kleinstadt ist er bestimmt nicht interessiert. Außerdem hat er keine Ahnung, dass wir knapp bei Kasse sind. Weil du nicht willst, dass er es weiß. Immer so tun, als ob alles in schön... Ich habe ihm gesagt, dass das Geschäft sehr ruhig läuft im Augenblick. Es läuft überhaupt nicht. Gar nichts läuft. Es ist jetzt nicht der richtige Augenblick, David um Hilfe zu bitten. Mit seiner eingegipsten Hand und gleich an seinem ersten Tag hier. Vielleicht frage ich ihn später mal. Er wird nicht viel Spaß hier haben, wenn du ihn nicht heute Abend fragst. Das verspreche ich dir. Und wenn er ablehnt? Dann weißt du wenigstens, was für einen Freund du hast. Ah, das ist es also. Deswegen drängst du mich so. Du willst, dass David ablehnt. Dann kannst du triumphieren. Ach, mach dich doch nicht lächerlich. Du willst, dass ich mich erniedrige. Willst du lieber, dass ich ihn frage? Um Himmels Willen, nein. Ich mach's, wenn du es nicht tust. Ich bin nicht zu stolz dazu. Schon gut. Hören wir auf damit. Wir sehen, was ich tun kann. Bring den Kaffee rein, wenn er fertig ist. Fertig mit dem Haushalt? Ja. Ich hätte euch ja gern geholfen, aber mit diesem blöden Handgelenk. Was machen wir morgen früh? Jogging? Bei dem Wetter? Ich halte mich gern fit. Einmal ein guter Läufer, immer ein guter Läufer. Was, James? Du siehst nicht fern? Das Programm war zu mies, ich habe ausgemacht. Wir könnten noch einen Sprung runter in die Kneipe machen. Ach, draußen ist es so stürmisch. Und ich fühle mich hier drinnen eigentlich pudelwohl. Ja, so siehst du auch aus. Ach, es geht doch nichts über einen offenen Kamm hin. Ich beneide dich um dieses Haus. Vielleicht haben wir es nicht mehr lange. Ach. Ein Drink? Ja, aber nur ganz klein, mit viel Soda. Du denkst doch nicht im Ernst daran, das Haus zu verkaufen. Möglicherweise bleibt uns nichts anderes übrig. Wieso? Hier. Dein Whisky. Und du? Trinkst du nichts? Nein, ich... Ich schlaf schlecht. In letzter Zeit. Albträume. Maureen schiebt es auf die harten Sachen. Und ich habe immer gedacht, Alkohol macht müde. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Wie war das mit eurem Haus? Wir haben Schulden. Also, ich habe wirklich alles getan, um uns über Wasser zu halten. Wenn ich mir nicht bald was leihen kann, dann sind wir pleite. Aber ich hatte ja keine Ahnung. Ja, kann denn nicht die Bank? Die haben mir gegenüber erstmal die Schotten dicht gemacht. Allmählich wird mir klar, dass es völlig verrückt war, hier rauszukommen. Deine Arbeit in der Werbeagentur hat dir doch gestunken. Ja, schon, aber damit habe ich immerhin unsere Rechnungen bezahlen können. Und Maureen hat sich keine Sorgen machen müssen. So wie jetzt. Wenn sich einer ein Magengeschwür holt, dann du, James. Sie mag einfach nicht sparen. Und sie kann es auch nicht. Ehrlich gesagt. In guten wie in schlechten Tagen, was? Du hast mein volles Mitgefühl, alter Junge. Ich brauche mehr als Mitgefühl, David. Ich habe mir schon überlegt, ob ich einen Partner ins Geschäft nehmen soll. Nur als stillen Teilhaber natürlich, der keinen Finger rühren müsste. Draußen in Redbridge wird gebaut, 200 Reihenhäuser und Bungalows sollten in 18 Monaten fertig sein. Ich glaube, mit etwas Glück könnten die Kaufverträge über mich laufen. Ist natürlich ein gewisses Risiko dabei. Aber du magst ja sowas. Also wie wär's? Du willst mich als Partner? Könnte ich mir einen besseren wünschen? Nicht mein Bier, James, das weißt du doch. Ich bin Künstler. Ich habe keinen Sinn für sowas. Du meinst, du würdest dein Geld nur zum Fenster rauswerfen? Das habe ich nicht gesagt. Außerdem, darum geht es gar nicht. Ich habe nicht die Moneten im Augenblick. Maureen meinte? Oh, das war also ihre Idee. Sie hat den Vorschlag gemacht, ja. Ah, Kaffee. Dank dir, Liebling. Zahn ist bei mir da. Ich trinke meinen Schwarz. Ich auch. Bloß nicht. Dann fängst du wieder an zu träumen. Ich warne dich, David. Wenn du heute Nacht schreie wie von einem Wahnsinnigen hörst, dann kümmere dich nicht darum. Das ist dann nur mein geliebter Gatte, der sich die Lunge aus dem Leib schreit wegen irgendeiner Erscheinung namens Crumb. James! Wann hättest du die Kanne umgestoßen? Crumb? Wer ist Crumb? Keine Ahnung. Soll ich eingießen, Maureen? Hast du nicht alles verschüttet? Du hast nur zwei Tassen mitgebracht. Ich will keinen, ich gehe ins Bett. Was denn? So früh? Soll ich dein Ernst, Maureen? Wir warten schon die ganze Zeit, dass du endlich kommst. Gestern Abend in der Kneipe, da habe ich einen wirklich guten Witz gehört. Mein Sinn für Humor hat ein bisschen gelitten in letzter Zeit. Ich könnte vergessen zu lachen. Maureen! Maureen, was? Maureen, denk an deine guten Manieren. Wir haben einen Gast im Haus. Tut mir leid, David, aber diesmal wird dein Aufenthalt nicht sehr angenehm sein. Wenn jemand so oft da ist wie du, muss das eben nehmen, wie es kommt, auch wenn die Stimmung mal nicht so gut ist. Tut so, als ob ich zur Familie gehöre. Mord! David hat vorhin deine getrockneten Blumen bewundert. Er findet die Arrangements überaus gekonnt. Nicht wahr, Dave? Oh ja, besser als die üblichen Drucke an den Wänden. Ja, sie pflückt die Blumen oben auf den Klippen, weißt du? Sie nimmt nur Bilder. Ein interessantes kleines Hobby. Das könnte doch mehr werden als nur ein Hobby. Für sowas muss es doch einen Markt geben. Also gute Nacht. Ich muss morgen früh aufstehen. Ich will auf die Klippen. Was? Hab ich dir nicht gesagt, du sollst da nicht mehr hingehen, solange die da oben versuchen, etwas gegen die Mönche zu unternehmen. Ich hab im Frauenclub versprochen, Blumenbilder für den nächsten Wohltätigkeitsbasar zu machen. Viel Zeit ist nicht mehr bis dahin, deswegen steige ich morgen früh wieder auf. Ich finde, du solltest da morgen früh nicht hinaufgehen. Ich tue, was mir passt. Habe ich je was anderes gemacht? Also, ich gehe jetzt. Komm bald Nacht, James. Gute Nacht, Maureen. Und danke für das köstliche Abendessen. Und dafür, dass ich kommen durfte. Oh Gott. Unser guter alter Maureen. Wieder mal in bester Form heute Abend. Sich nicht etwas weniger deutlich sagen. Mir macht das nichts aus, alter Junge. Hör auf, dich zu ärgern. Wie wär's mit etwas Musik? Ja, warum nicht? Aber nicht zu laut. Verstehe. Die Dame könnte im Schlaf gestört werden. Noch etwas Kaffee? Lieber nicht. Sonst fange ich auch noch an zu träumen. Erinnere mich nicht. Stimmt es eigentlich, dass du im Schlaf von Crump sprichst? Scheint so. Keine Angst. Aus so einem Gerede kann Maureen nicht schlau werden. Es passiert immer wieder, wenn ich mit den Nerven runter bin. Na, jedenfalls ließ es sich an unserer alten Alma Mater ganz gut leben, nachdem wir diesen sadistischen Teufel los waren. Hab mich oft gefragt, was er wohl gedacht hat, als er in diesen Schacht runtergesaust ist. Er hat gewusst, dass du ihm den Stoß gegeben hast. Wieso? Er hat deinen Namen gerufen. Was? Ich habe nichts gehört. Du hast dich ja auch erstmal übergeben müssen. Hast schrecklich Angst gehabt, alter Junge. Keine Ahnung warum. War doch die beste Leistung, die du jemals gebracht hast. Du bist ohne jedes Gewissen geboren. Schwein. Und wie brav er uns in die Falle gegangen ist. Er musste einfach wissen, wer da eine Trillerpfeife hatte. Ich hab sie immer noch. Was? Die Trillerpfeife. Ich trage sie immer mit mir rum. Als Andenken, als Talisman sozusagen. Hier. Diese Geschichte damals. Du willst sie wohl einfach nicht vergessen, was? Ich habe auch noch was anderes aufgehoben. Den Zeitungsausschnitt über die gerichtliche Untersuchung. Ein Verbrechen wurde ausgeschlossen. Niemanden trifft eine Schuld. Ein tragischer Unfall. Wenn die gewusst hätten. Das haben wir wirklich prima gemacht. Du hast es geplant. Und du hast ihn runtergestoßen. Hör endlich auf damit! Also, du kannst mir nicht helfen. Finanziell meine ich. Wenn ich es könnte, würde ich es tun, aber... Ja, sicher. Ich glaub dir, David. Aber irgendwas muss ich doch machen lassen. Keine Aktien oder Wertpapiere, die du verkaufen könntest? Oder eine Versicherung? Hast du sowas? Oh, ja. Maureen und ich haben eine Lebensversicherung. Jeweils zugunsten des einen zum anderen. Eine ganz anständige sogar. War ihre Idee. Sie wollte ihre Zukunft sichern für den Fall, dass mir etwas passieren sollte. Dann beleidige doch. Man wird dir sicher was vorschießen. Auf die ganz bestimmt nicht. Ich habe sie erst vor ein paar Monaten abgeschlossen. Du sagst, auf eine anständige Summe? Ja, auf 50.000 Pfund für jeden von uns. Wenn du also heute Abend stirbst, könnte Maureen morgen kassieren? Vorausgesetzt, dass es kein Flugzeugabsturz oder Selbstmord ist. Ja, ein ganz gewöhnlicher Unfall. Und schon bekommt sie ihre 50.000. Sie könnte damit die Schulden bezahlen und hätte immer noch ein hübsches Sümmchen übrig. Ja. Und wenn Maureen sterben würde? Dann würde ich das Geld kriegen. Endlich das blöde Ding weg. 50.000. Könnte einen schon reizen. Wieso? Was meinst du damit? Ich an deiner Stelle. Und mit deinen Sorgen. Ich würde jetzt im Bett liegen und fantasieren. Mir vorstellen, was ich mit diesem Goldregen alles anfangen könnte. Kann sie uns oben hören? Nein, sie steckt sich nachts immer Watte in die Ohren. Hör zu, worauf willst du hinaus? Maureen denkt, weiß Gott, nicht ans Sterben. Sie ist noch nicht mal 30 und topfit. So ein Unfall kann jedem passieren. Aber nicht Maureen. Sie ist viel zu vorsichtig. Sie geht doch rauf auf die Klippen, pflückt ihre wilden Blumen. Die wachsen wahrscheinlich ganz dicht am Rand. Und der Boden muss nach dem langen Regen ziemlich weich sein. Woher weißt du, dass wir so viel Regen gehabt haben? Ich habe gesehen, wie dein Garten aussieht, alter Junge. Kleiner Amateurdetektiv, was? Du hättest Kriminalschriftsteller werden sollen. Da könntest du Romane machen aus deinen makaberen Ideen. Das würde wenigstens was bringen. Das hier könnte auch was bringen. 50.000, um genau zu sein. Kannst du nicht endlich aufhören damit? Du könntest das Haus verkaufen, deine Verlustgeschäfte an die Nagel hängen und dann, na ja, vielleicht eine Reise um die Welt. Schicke Puppen finden sich immer für einen attraktiven Junggesellen. Du mit deinen blöden Witzen. Na schön, von mir aus können wir das auch ernsthaft miteinander bereden. Und überlegen, wie wir dich zum Witwer machen können. Mich zum Witwer machen? Leg noch etwas Holz auf. Es könnte eine lange Nacht werden. Ja. Und was würde für dich herausspringen? Du könntest mich ja einladen, mir die Reise bezahlen, zum Beispiel. Lass uns noch einen trinken und das Thema wechseln. Den Alkohol lass lieber. Denk dran, davon bekommst du nur Albträume. Und eines Nachts wird Maureen dann mehr hören, als sie sollte. Ja, ich weiß. Das ist es ja, wovor ich Angst habe. Und außerdem müssen wir nüchtern bleiben. Man braucht einen klaren Kopf, wenn man Pläne schmieden will, so wie wir. Du bist ja verrückt. Wie konnten wir denn... Maureen aus dem Weg räumen? Du hast doch vorhin selbst gesagt, du hättest nichts dagegen, wenn sie dich sitzen ließe. Das ist doch was ganz anderes. Aber... Mord. Du brauchst unbedingt Geld. Und ich sehe einfach keine Alternative. Vergiss das Wort Mord. Tragischer Unfall klingt viel besser. Für mich ist das völlig undenkbar. Wirklich? Und wie war das mit Crump? Dass wir damit durchkommen würden, hättest du doch auch nicht gedacht. Ja, aber damals waren wir doch noch Schuljungen und die Schwere unserer Tat war uns doch überhaupt nicht bewusst. Sei doch nicht so naiv, James. Wir haben genau gewusst, was wir taten. Aber wenn du keine Hilfe brauchst, okay... Dann machen wir eben das Licht aus und gehen ins Bett. Und ich verspreche dir, ich werde die ganze Sache nie wieder erwähnen. Dann musst du dir eben allein überlegen, wie du aus dem ganzen Schlamassel rauskommst. Jetzt bist du sauer. Nein. Doch. Das merke ich ganz genau. Wir liegen einfach nicht auf der gleichen Wellenlänge. Das ist alles. Also vergiss es. Ich lege mich auf gar nichts fest, verstehst du? Versteh das bitte. Also, lass ruhig mal hören. Wenn du unbedingt möchtest. Was soll ich meine Zeit vertun, wenn du denkst, es wäre alles nur ein Witz? Nur komm schon, was müssten wir tun? Willst du es wirklich wissen? Ja. Na schön. Morgen nimmst du dir frei. Morgen? Ja. Warum unnötig Zeit verlieren? Die Einzelheiten? Wir haben noch die ganze Nacht. Ich schwitze schon jetzt. Dieser blöde Adrenalinspiel. Aber red nur weiter. Ich höre. Maureen geht doch morgen früh ihre wilden Blümchen pflücken. Ja, und? Und wir gehen mit. Hinauf zur Ostklippe. Ja, dort geht sie immer hin. Wenn sie nahe genug am Rand ist, läufst du los. Du bist doch immer noch ein schneller Sprinter. Und 10 Meter sollten dir doch reichen für den nötigen Schwung. Und wenn da noch andere Leute um sind? Dann machst du es eben an einem anderen Tag. Was ist mit dir? Willst du mir nicht helfen? Mit meiner ausgerenkten Hand. Ich unterstütze dich natürlich. Genau wie damals. Ich sag dir genau, wann du losrennen musst. Thank you. Ich habe ihn zweimal gerufen, aber wenn der Herr nicht mag... Ach, lass ihn doch ausschlafen. Wahrscheinlich glaubt er, dass ich ihm das Frühstück ans Bett bringe. Was ist mit dir? Ich habe keinen Hunger heute Morgen. Wahrscheinlich habt ihr wieder die halbe Nacht rumgerockt und getrunken. Spät war es, stimmt. Aber getrunken haben wir nicht. Hast du ihn gefragt? Was? Ob er dein Teilhaber werden will? Nein, noch nicht. Du hast's versprochen. Ich mach's heute. Ich geh nicht ins Büro. Nur um David nicht allein zu lassen? Du willst doch, dass ich ihn frage. Möchtest du immer noch rauf auf die Klippen heute Morgen? Aber ja. Dann könnten wir vielleicht mitkommen. Während du deine Blumen pflückst, kann ich mit David reden. Ihm auf den Zahn fühlen. Da oben müsste es eigentlich ruhig sein bei dem miesen Wetter. Ja, es ist ziemlich neblig heute. Zieh dir was Warmes an. Sonst holst du dir noch eine Erkältung. Du bist ja plötzlich so besorgt. Was soll das? Kümmert es dich, ob ich mich erkälte oder nicht? Früher war mir das Ganze gar nicht gleichgültig. Früher, ja. Doch das ist lange her. Es könnte wieder anders werden. Maureen, warum geben wir uns nicht etwas mehr Mühe? Jeder könnte doch ein bisschen nachgeben. Sonst ist es vielleicht bald zu spät. Es ist längst zu spät. Unsere ganze Ehe ist doch nur noch eine Farce, James. Warum also sentimental werden? Schau uns doch an. Keine Familie und wohl auch keine Aussichten darauf in dieser augenblicklichen Situation. Dein komisches Geschäft war von Anfang an ein Reinfall und jetzt stecken wir bis zum Hals in Schulden. Und du willst das alles nicht wahrhaben. Du bist ein Schwächling, James. Leicht zu beeinflussen. Und dann auch noch von den falschen Leuten. Ich könnte David wegschicken. Und dann könnten du und ich... Ja, das mache ich, Maureen. Ehrlich. Ich gehe gleich rauf und sage ihm, er soll seine Sachen packen. Dazu hast du doch gar nicht den Mumm. Ich muss nur wissen, dass du hinter mir stehst. Und dann setzen wir uns mal in aller Ruhe zusammen und überlegen, was wir eigentlich wollen. Was eigentlich wirklich wichtig ist für uns. Du träumst mal wieder. Ich hätte dich nie heiraten sollen. Das war der größte Fehler meines Lebens. Was ich brauche, das ist ein richtiger Mann. Im Bett und überhaupt. Warum musst du mich immer verletzen? Wenn du mich nicht immer entmutigt und herabgesetzt hättest, dann hätte ich vielleicht mehr Erfolg gehabt. Aber du hast mir mein ganzes Selbstvertrauen genommen. Ja, ja. Meine Schuld ist es also, dass du ein Versager bist. Wieder mal typisch. Immer anderen die Schuld in die Schuhe schieben. Ich finde dich allmählich zu kotzen, weißt du das? Du hast immer bloß eins gekonnt. Laufen. Du warst mal der beste Läufer von Lansdale. Und von dem Talent hast du weiß Gott guten Gebrauch gemacht. Du bist immer davongelaufen vor jeder Verantwortung. Ich bring David sein Frühstück. Und dann gehen wir rauf auf die Klippen. Da oben wird die Luft besser sein. Vielleicht kann ich da sogar ein bisschen laufen. Ich hätte doch gleich gesagt, dass heute Morgen bei den Nebeln jemand hier oben sein würde. Die Sicht ist so schlecht. Die ganze Gegend für uns. Alles menschenleer. Abgesehen von uns dreien. Ich kann Maureen kaum erkennen. Sie ist da vorne. Pflückt ein Blümchen. James. Nichts ist einfacher als einen kleinen... David. Ich glaube, ich schaff's nicht. Du hast es versprochen. Ja, ich weiß. Aber... Aber jetzt, wo es soweit ist, da... Das ist vielleicht eine letzte Chance. Aber es ist doch meine Frau. 50.000 Pfund. Ich habe sie geliebt, verstehst du? Ruin ist Gift für dich. Sie macht dich kaputt. Ich zittere, David. Ich habe Angst. Ich habe ganz weich Knie. Bring's einfach nicht fertig. Ich denke, dass ich sie im Arm gehalten habe. Ich denke, dass ich... Denk an die Zukunft. Wenn ich zusammenbreche? Wenn ich es nicht schaffe? Wenn die Polizei mich nachher verhört? Du weißt genau, was du zu sagen hast. Du hast Maureen davor gewarnt, zu nah an den Klippen anzugehen. Aber sie hat nicht auf dich gehört. Sie hat sich runtergebeugt, um ihre Blumen zu pflücken. Und da ist es passiert. Sie hat das Gleichgewicht verloren. Ja. Das ist alles, was du zu sagen hast. Das andere überlassen wir mir. Solange wir die gleiche Geschichte erzählen, wird niemand Verdacht schaffen. Verdammter Lügner. Jetzt ist sie gleich im Klippenrand. Mein Gott, ey. noch los? Maureen, Maureen, er treibt mich dazu. Ich will es nicht. Es ist David. Pass auf! Maureen! Maureen! Maureen! Maureen, setz dich, komm. Komm, setz dich hin. Ist ja gut. Ich mach dir einen Drink. Oh, David. Du hast ja nicht alles mit ansehen müssen. Du hast dich hübsch im Hintergrund gehalten. Und bist noch nicht runtergelaufen und du hast Hilfe geholt. Das hat doch alles geklappt. Er war schon fast über mir, als ich deine Trillerpfeife hörte. Du hast so spät gepfiffen. Ich hab's gerade noch geschafft, mich zur Seite zu werfen. Ich wollte ganz sicher sein, dass er genügend Tempo drauf hat, um in voller Fahrt über die Klippe zu gehen. Er ist da rumgetoggelt und hat wie wild in der Luft rumgewuchtelt und. Das war schrecklich. Werd nicht hysterisch, trink erst mal, komm. Kannst du nicht sagen, du wärst auch umgewesen? Nein, es bleibt alles wie besprochen. Zumal mich keine Menschenseele gesehen hat. Ich war den ganzen Morgen hier im Haus. Und du und James, ihr seid allein auf den Klippen gewesen. Allein, Maureen, hörst du? Man muss beim Fallen an jedem Felsvorsprung aufgeschlagen sein und versucht haben, sich irgendwo festzuhalten. Seine Hände waren ein einziger Brei und der übrige Körper. Aber seine Augen sind noch offen gewesen, als sie ihn in den Krankenwagen getragen haben. Er hat so erstaunt ausgesehen. Denk nicht mehr dran, komm. Trink aus und beruhige dich. Ich habe an alles gedacht. Es wird schon gut gehen. Ich habe auch gar nichts gemacht. Ich habe mich nur weggerollt und er ist von ganz allein in die Tiefe gestürzt. Es war nicht meine Schuld. Ich habe ihn nicht getötet. Ich habe ihn verachtet, aber getötet habe ich ihn nicht. Er wollte dich töten. Vergiss das nie, Darling. Du hast ihn dazu überredet. Genauso wie du mich überredet hast. Seltsam. Du kannst Menschen überreden zu tun. Wir lieben uns, Maureen. Und wenn wir erst die nächsten paar Tage überstanden haben, kann alles so schön werden. Die Zukunft. Unsere Reise um die Welt. Und später dann ohne Geldsorgen unser Leben in London. Ich werde dir zeigen, was es heißt, wirklich zu leben. Mag das sein? Draußen steht ein Polizeiwagen. Oh nein. Die wollen sicher nur eine Aussage. Das Übliche. Geh du jetzt nach oben. Ich sage, dass du dich hingelegt hast. Du hast deine Schlaftablette genommen, ist klar? Du brauchst jetzt nicht mit ihnen zu reden. Ich habe solche Angst. Lass mich nur machen. Leg dich hin. Wohnt hier Mrs. Haywood, Sir? Ja, aber sie hat ich sich... Ich hätte gerne mal mit ihr gesprochen. Sergeant Dawson. Wie ich höre, war Mrs. Haywood im Krankenhaus. Ist aber vor einer halben Stunde von dort weggegangen. Ja, Sie kommen wohl besser rein, Sergeant. Danke. Bitte. Bitte hier entlang. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Etwas zu trinken? Nein, danke, Sir. Sie haben sicher nichts dagegen, wenn ich... Es war so ein fürchterlicher Schock. Sind Sie ein Verwandter der Familie, Sir? Nein, ein Freund. Ihr Name, Sir? David Sellers. James Haywood und ich, wir sind schon zusammen zur Schule gegangen. Und Sie müssen entschuldigen. Ich bin auch was durcheinander. Ist Mrs. Haywood zu Hause, Sir? Ja, sie liegt oben. Sie hat eine Schlaftablette genommen. Ich habe ihr dazu geraten. Sie waren heute Morgen nicht mit den beiden auf den Klippen, Sir? Nein. Ich bin nur für ein paar Tage hier, um mein verrenktes Handgelenk auszukurieren. Ich habe lange geschlafen. Und als ich herunterkam, wollten die beiden gerade gehen. Ich habe noch gemeint, sie sollten besser hierbleiben. Der Nebel war so dicht. Mrs. Haywood wollte unbedingt wilde Blumen pflücken. worauf ihr Mann darauf bestand, sie zu begleiten. Er wollte wohl ein bisschen auf sie aufpassen. Oh Gott, man bedenkt das in uns selbst. Ja, tragisch, Sir. Der Tod ist nur sofort eingetreten. Bei einem Sturz aus dieser Höhe. Nein, Sir. Nicht sofort. Aber Mrs. Haywood hat doch gesehen, wie ihr Mann in den Krankenwagen getragen wurde. Sie war sicher, dass er da bereits tot war. Bei der Ankunft im Krankenhaus, ja, aber... Naja, Mrs. Haywood ist offenbar nicht im Krankenwagen mitgefahren. Nein, sie hat mir gesagt, sie sei in ihrem eigenen Wagen hinterhergefahren. Mr. Haywood hat nämlich im Krankenwagen noch einmal kurz das Bewusstsein wiedererlangt. Zwei Sanitäter waren bei ihm. Sie haben erzählt, er habe immer wieder gesagt, wie es passiert ist. Wie es passiert ist? Ja. Aber ein Mann in diesem Zustand kann doch gar nicht, ich meine... Naja, was immer es auch war, das kann ja für sie nicht von Bedeutung sein. James Haywood sagte, man hätte ihn getrieben. Man hätte ihn getrieben? Was soll das heißen? Wer hätte ihn denn... Ich meine, er war doch ganz allein da oben mit Maureen. Und sie kann doch wohl kaum... Ich bitte sie, sie ist so zart. David war's, hat Mr. Haywood gesagt. David hat mich getrieben. Genau das waren seine Worte. Er hat es im Krankenwagen mehrfach wiederholt. Zwei Zeugen können das bestätigen. Möchten Sie jetzt vielleicht Ihre Aussage von vorhin korrigieren? Sind Sie heute Morgen auf den Klippen gewesen? Natürlich nicht, verdammt nochmal! Ich habe das Haus überhaupt nicht verlassen. Sie sehen doch selbst, ich laufe immer noch im Pantoffeln und Bademantel herum. Außerdem steige ich nie auf Klippen. Mir wird schwindelig da oben. Sind das Ihre Schuhe, Sir? Hier am Kamin? Ja, die habe ich gestern Abend dort ausgezogen. Die Sohlen sind verschmiert mit Vogelleim, feuchtem Vogelleim. Die Stadtverwaltung hat Vogelleim auf den Klippen auslegen lassen, wegen der Möwen. Übrigens erst heute früh. Ich bin erstaunt, dass Sie das nicht gemerkt haben. Oder waren Sie mit anderen Dingen beschäftigt? Aber das ist doch ich wohl... Ich muss darauf aufmerksam machen, Sir, dass alles, was Sie von gestern sagen, gegen Sie verwendet werden kann. Ich habe nicht das Geringste mit der verdammten Sache zu tun! Wenn Sie die verrückte Idee haben sollten, mir die Sache in die Schuhe zu schieben, dann überlegen Sie sich das gut, Sergeant. Ich rufe jetzt meinen Rechtsanwalt an. Das ist Ihr gutes Recht, Sir, aber bitte vom Revier aus. Ich möchte nämlich, dass Sie jetzt mit mir kommen und dort Ihre Aussage zu Protokoll geben. Warum sollte ich zum Teufel? Sie haben keinen Haftbefehl gegen mich. Und Sie haben auch nicht das Recht, einfach hier reinzuplatzen und mich zu beschuldigen. Ich habe Sie nicht beschuldigt, Sir, noch nicht. Ich komme nicht mit. Sie können mich nicht zwingen. Gut, dann gehe ich zurück und besorge mir einen Haftbefehl. Sie machen den größten Fehler Ihres Lebens, Sergeant. Ich habe absolut nichts mit der Sache zu tun. Und wenn mein Rechtsanwalt davon erfährt, wird er sich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Sie haben keine Beweise. Überhaupt Sie keine... Sie haben die letzten Worte eines Sterbenden. David was? Wie hätte ich das denn tun sollen? Ich habe doch ein verrenktes Handgelenk. Ich schlage vor, dass Sie sich jetzt anziehen, damit Sie bereit sind, mich zu begleiten, wenn ich mit dem Haftbefehl wiederkomme. Ich gehe gleich wieder zurück. Bitte bleiben Sie inzwischen im Haus. Verdammter Schnüffler! Ich habe alles gehört. Er weiß es. Fängst du jetzt auch noch an? Ich habe nichts mit der Sache zu tun. Das Gegenteil können Sie mir nicht beweisen. Du denkst wieder mal nur an dich selbst. Du weißt so gut wie ich, was James wirklich gemeint hat mit Dave Vars. Er wollte damit sagen, dass ich ihn in diese Sache, aber nicht in den Tod getrieben habe. Ist da wohl ein kleiner Unterschied. Aber James hat den Satz einfach nicht mehr ganz herausgebracht. Sie wissen, dass du auf den Klippen gewesen bist, durch den Vogelleim an deinen Schuhen. Na schön, dann werden wir uns eben was Neues einfallen lassen. Gib dir keine Mühe, David. Doch, wir machen einen völlig neuen Plan. Und der könnte etwas so aussehen. Mich interessieren deine Pläne nicht mehr. Ich werde zugeben, dass ich auf den Klippen gewesen bin. Ist ja toll, damit bist du sicher fein raus. Deinen Sarkasmus kannst du dir sparen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Der Kerl kommt gleich zurück mit seinem verdammten Haftbefehl und dann bleibt mir nichts anderes übrig, dann muss ich mit aufs Revier. Ich werde Ihnen sagen... Ich hab dir doch schon gesagt, ich hab genug von deinen Plänen. Das ist unsere einzige Chance, Maureen. Der letzte Ausweg, der uns noch bleibt. Ich werde Ihnen sagen, dass wir beide etwas miteinander hatten. Und dass James es rausgekriegt hat. Er konnte es nicht verkraften, war schrecklich aufgeregt. Und als er sich noch erfuhr, dass wir beide zusammen weggehen wollten, hat er völlig durchgedreht. Er hat beschlossen, sich umzubringen. Und hat uns auch damit gedroht. Aber wir haben ihm das nicht geglaubt. Als wir dann heute Morgen unseren kleinen Spaziergang gemacht haben, ist er plötzlich losgerannt, um sich über den Klippenrand in die Tiefe zu stürzen. Das wäre doch Selbstmord. Ja, ja, James hat Selbstmord begangen. Wenn wir die Sache überzeugend erzählen, dann werden sie uns das schon glauben. Er hat doch schließlich selbst gesagt, David hat mich getrieben. Maureen, wenn wir das nicht machen, werden sie mich beschuldigen, James ermordet zu haben. Bei Selbstmord zahlt die Versicherung nicht. Beim Mord ja, aber nicht bei Selbstmord. Auf das Geld pfeife ich jetzt! Wir sitzen in der Falle. Du sitzt in der Falle, David, ich nicht. Aber du willst mir doch helfen. Du willst mir doch helfen, oder? Ich will diese 50.000. Aber wir lieben uns doch. Was wird aus unserer gemeinsamen Zukunft, wenn sie mich ins Gefängnis stecken? Die bringen es fertig und lassen mich da vermodern. Daran hättest du vorher denken müssen. Ich bin eine Witwe ohne jede Absicherung für die Zukunft, wenn ich nicht an dieses Geld rankomme. Das Geld? Das Geld bedeutet dir mehr als ich? Ja. Du würdest vor Gericht aussagen, dass ich James über die Klippen gestoßen habe? Du würdest lügen, damit das aussieht, als sei es ein Mord gewesen? Ja. Du würdest mich eiskalt ans Messer liefern. Du hast dich selbst ans Messer geliefert. Der ewige Schuljunge, der nie erwachsen werden wollte. Mit deiner Trillerpfeife in der Tasche und der Erinnerung an einen perfekten Mord. Wenn ich dir bloß nie was davon erzählt hätte. Du hast es mir erzählen müssen, um damit anzugeben. Von James habe ich es nur aus deinen Albträumen erfahren. James war ein Schwächling. Leicht zu beeinflussen, ein zweitklassiger Mann vielleicht, aber du bist doch... Im Bett war ich gut genug für dich! Deine Abwechslung. Jemand, bei dem ich schlafen konnte, wenn ich in London war. Du hast nie vorgehabt, mit mir zusammenzuleben. Du hast von Anfang an die Absicht gehabt, das Geld von der Versicherung zu kassieren und mich dann sitzen zu lassen. Erst mit meiner Hilfe James loswerden? Und dann auf Wiedersehen. Du bist doch bloß eine billige kleine Notte. Schuljunge. Dir werde ich zeigen, wer hier ein Schuljunge ist. Wenn ich erst diesen verdammten Gipsverband abhabe. Los, los. Hör auf. Ich fass mich nicht an. Auf einmal? Das hast du doch gern gehabt. Ich schreie. David, so nur, dass die ganze Nachbarschaft das hört. Dann schrei doch, schrei doch. Bis jemand dir ist, bist du schon tot, meine Süße. An diesem Weg hast du keine Freude haben. Das versichere ich dir. Das habe ich nicht geplant, aber so viel Spaß hat mir was Gott noch nichts gemacht. Ja! Ja, stirb! Stirb! Na, James? Hast du gesehen? Das, meine Damen und Herren, war das Kriminalhörspiel Der Dritte im Bunde von Aileen Burke und Leone Stewart. Es sprachen James Haywood, Peter Bullock, Maureen Haywood, Donata Höffer, David Sellers, Hans-Georg Panschak, Sergeant Dawson, Dieter Eppler, James als Junge, Arne Stechow, David als Junge, Christian Korell. Die Regie hatte Hartmut Kirste. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks.